Die ausländischen Persönlichkeiten würdigen den Präsidenten Kim Il-sung hoch, der sein ganzes Leben für das Erstarken und Gedeihen des Vaterlandes, das Glück des Volkes und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt eingesetzt hatte. Der Vorsitzende des ungarischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne, der Vorsitzende der bangladeschischen Sonnenpolitik-Studentengruppe, der Vorsitzende des obersten Rates der neuen sozialistischen Partei Rumäniens und Vorsitzende des rumänischen nationalen Zuse-Ideologie-Studentenkomitees und weitere ausländische Persönlichkeiten hoben auf verschiedenen politischen und kulturellen Veranstaltungen zum Tag der Sonne hervor, dass Präsident Kim Il-sung, der von Jahrhundert zu Jahrhundert von allen Menschen hochgeachtet werde, ein unvergleichlicher großer und heiliger Mann sei. Weiter betonten sie, dass Präsident Kim Il-sung, der das Zeitalter der Souveränität eingeleitet und es siegreich vorangebracht habe, im Herzen der Menschheit als Sonne von Suze ewig fortlebe und lobpriesen sein edles revolutionäres Leben.